Deutschlandfunk. Nachtradio. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk Nachtradio. Bis 3 Uhr geht es weiter mit Gitarrenlärm. Stücke, die durch Gitarrenneues wesentlich geprägt werden. Wie eben zu Beginn der zweiten Stunde Spaceman 3 aus dem englischen Rugby. Mitte, Ende der 80er Jahre war ihre große Zeit. Was heißt große Zeit? Sie waren bekannt in der Indie-Szene. Im Revolution aus ihrem Album Playing With Fire. Später machte einer von ihnen mit seinem neuen Projekt Spiritualized weiter, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt erstmal zu einem Brocken. Und zwar zum Brocken Godspeed You Black Emperor. 1994 im kanadischen Montreal gegründet. Ich spiele gleich ein typisches Stück für die Band, instrumental, lang. Aufgebaut mehr in der Art bestimmter neuer klassischer Musik. Das Stück gleich Rockets Fall on Rocket Falls könnte man besser in Blöcken, Abteilungen aufteilen, beschreiben, als in Noten und Takten. Es beginnt mit sich steigernden, wiederholenden Abläufen. Bei circa 7 Minuten gibt es eine Einzeltonsteigerung, dann später eine Pause. Mit Bläsern geht es ganz anders weiter. Und dass auch unser Thema heute, Gitarrenlärm, nicht zu kurz kommt, zeigen die letzten Minuten. Es ist eine seltsame Art von Rockmusik, experimentell, dicht, intensiv, manchmal feierlich, manchmal bedrohlich. Schön eigentlich, dass wir hier im Deutschlandfunk die Möglichkeit haben, so etwas im Nachtradio zu spielen. Ohne Pause, am Stück fast 20 Minuten. Godspeed You Black Emperor. Gute Unterhaltung. Thank you. Godspeed You Black Emperor. Sie kommen aus Kanada und machen solche merkwürdigen Stücke. Und nach diesen Ausflügen ins experimentelle, jedenfalls ungewohnte Terrain geht es mit Husker Du wieder zurück auf die Erde. Husker Du, Trio aus Minneapolis, Minnesota. Besonders in den USA sehr einflussreich. Bands wie Dinosaur Jr., Pixies oder Nirvana und viele andere haben in Interviews immer wieder betont, wie wichtig Husker Du für ihre eigene Entwicklung war. Die Verbindung von Energie, Krach, Lärm, Noise, aber zu diesen ganzen punkigen, oft Melodien wie in einem Popsong. Hier gleich bei Data Control überwiegt noch mehr das Ungeschliffene. Also ziemlich wenig Pop, live aufgenommen mit voller Feedback-Dröhnung. Von der ersten Husker Du-Platte Land Speed Record von 1981. Ein wildes Donnerwetter, Husker Du. interessant. So klang Hüsker Dü auf ihrer allerersten Platte Land Speed Record von 1981. Neil Young ist der Nächste. Mal akustisch, leise, country-folkig, damit passt er nicht in diese Sendung. Aber mit seiner anderen, wilden, elektrischen Seite und besonders extrem ging es Anfang der 90er Jahre auf einer Tour mit seiner alten Band Crazy Horse zu. Die spielten sich wirklich laut durch Youngs Repertoire. In den USA tourten sie damals zusammen mit Sonic Youth. Alles ist dokumentiert auf dem Doppelalbum Welt und in limitierter Auflage gab es damals eine EP mit Namen Arc, die enthält auf knapp 40 Minuten Rückkopplung, Verzerrung seiner E-Gitarre und dazu auch die anderen Musiker, wie sie exzessiv am Ende der Stücke auf diese Art frei improvisieren. Und aus all diesem Extramaterial der Live-Konzerte hat Young ein eigenes kleines Album zusammengestellt. Wir hören daraus circa 10 Minuten. Das war der elektrische Neil Young, der extrem elektrische Neil Young, Anfang der 90er Jahre mit live aufgenommenen Schlussimprovisationen auf einer Tour zusammen mit Crazy Horse. Wir sind fast am Ende mit unserer kleinen Exkursion in verschiedene Arten von Gitarrenlärm. Bis zum Schluss noch etwas auch sehr Prägnantes. Sun O. S-U-N-N und dann ein O dahinter. Ich habe mal gelesen, dass dieses O am Ende gar nicht mitgesprochen wird, also nur Sun aus Kalifornien. Aber alles andere als sonnig und leicht und West Coast, stattdessen düster, eindringlich, hier wie gleich bei Orthodox Cavemen aus ihrem letzten Album Black One. Erschienen im November 2005. Alles heute im Programm war bestimmt durch bewusst eingesetzten Gitarren-Noise. Man kann die Auswahl der Stücke natürlich auch ganz anders treffen, ich weiß, aber auf jeden Fall dürfte in diesen 2 Stunden rübergekommen sein, was man alles mit Gitarrenlärm anstellen kann und wie man ihn in den verschiedenen Arten und Genres der Rockmusik einsetzen kann. Mit Sun, oder doch Sun O, geht dieser Soundcheck im wahrsten Sinne des Wortes zu Ende. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche dennoch eine gute Nacht.